Abschnitt 10 aus Die Pickwickier, Band 1, von Charles Dickens, übersetzt von Karl Kolb. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 10. Kapitel: Eine Entdeckung und eine Verfolgung. Die Speisen waren auf dem Tische, die Stühle herangezogen, Flaschen, Krüge und Gläser aus dem Wandschrank hervorgeholt, und alles verkündigte die Annäherung des vergnüglichsten Zeitabschnitts in dem Stundenlauf des Tages. »Wo ist Rachel?« fragte Herr Wardle. »Ja, und wo Herr Jingle?« fügte Herr Pickwick bei. »Ach du mein Himmel«, sagte der Hausherr, »es nimmt mich Wunder, dass ich ihn nicht schon früher vermisste. Ich glaube, ich habe seine Stimme wenigstens schon 2 Stunden nicht mehr gehört. Liebe Emily, klingle doch einmal.« Die Klingel wurde gezogen und der Junge trat ins Zimmer. »Wo ist Fräulein Rachel?« Er wusste nichts von ihr. »Wo ist Herr Jingle?« Er wusste es gleichfalls nicht. Alle blickten sich überrascht an. Es war spät, bereits 11 Uhr vorbei. Herr Tubman lachte ins Fäustchen. Sie spazierten natürlich irgendwo herum und unterhielten sich von ihm. »Haha, ein herrlicher Einfall, Kapitalspaß!« »Tut nichts«, sagte Herr Wardle nach einer kurzen Pause. »Ich wette, Sie werden bald da sein. Mit dem Nachtessen warte ich nie auf jemanden.« »Treffliche Hausordnung, das«, bemerkte Herr Pickwick, »bewunderungswürdig.« »Wollen Sie gefälligst Platz nehmen, meine Herren?«, sagte der Hausherr. »Wenn Sie erlauben«, versetzte Herr Pickwick, und die Gesellschaft ließ sich nieder. Ein ungeheures Stück kalten Rinderbratens stand auf dem Tische, und Herr Pickwick wurde mit einer kräftigen Portion davon versehen. Er erhob eben die Gabel zu seinen Lippen und war im Begriffe, den Mund zu öffnen und den Brocken dem oberen Ende seines Dauungskanals anzuvertrauen, als sich plötzlich von der Küche her der summende Ton vieler Stimmen vernehmen ließ. Er hielt inne und legte die Gabel nieder. Herr Wardle pausierte gleichfalls und ließ unwillkürlich das Tranchiermesser in dem Fleische stecken. Er sah Herrn Pickwick an und Herr Pickwick blickte auf Herrn Wardle. Schwere Fußtritte ließen sich von der Hausflur vernehmen. Die Tür ging plötzlich auf und hereintrat der Mann, der Herrn Pickwick gleich bei seiner ersten Ankunft die Stiefeln gereinigt hatte, hinter ihm der fette Junge und das ganze Hausgesinde. »Was zum Teufel soll das heißen?« rief der Hausherr. »Hat etwa der Küchenschornstein Feuer gefangen, Emma?« fragte die alte Dame. »Ach Gott, wird doch das nicht sein, Großmutter«, kreischten die jungen Damen. »Was ist los?« rief der Hausherr. Der Mann haschte nach Luft und keuchte mit schwacher Stimme. »Sie sind fort, Herr, auf und davon, Sir.« Bei dieser Eröffnung sah man Herrn Tubman Messer und Gabel niederlegen und erblassen. »Wer ist fort?« fragte Herr Wardle heftig. »Herr Jingle und Fräulein Rachel in einer Postkutsche vom Blauen Löwen in Muggleton aus. Ich war dort, konnte sie aber nicht zurückhalten, und so lief ich, was ich wusste und konnte, um es hier anzusagen.« »Und ich musste die Kosten dazu herschießen«, rief Herr Tubman, ganz außer sich aufspringend. »Er hat 10 Pfund von mir mitgenommen. Haltet ihn auf, er hat mich betrogen. Ich lasse mir's nicht gefallen. Ich will mein Recht haben, Pickwick. Ich will nicht ruhig zusehen, wenn ich um mein Eigentum geprellt werde.« Mit diesen und ähnlichen unzusammenhängenden Ausrufen rannte Herr Tubman wie toll im Zimmer umher. »Gott behüte uns«, rief Herr Pickwick, die außerordentlichen Gebärden seines Freundes mit entsetzten Blicken betrachtend. »Er ist übergeschnappt. Was fangen wir an?« »Was wir anfangen«, entgegnete der Hausherr, der bloß Pickwicks letzte Worte gehört hatte, »spannt das Pferd in das Gig. Ich will im Löwen eine Postchaise nehmen und ihnen augenblicklich nachsetzen. Wo«, rief er, als der Mann sich entfernte, um den Befehl zu vollziehen, »wo ist der heillose Kerl, der Joe?« »Hier bin ich, aber kein heilloser Kerl«, versetzte eine Stimme, es war die des fetten Jungen. »Lassen Sie mich, Pickwick«, schrie Wardle, als er auf den unglücklichen Joe losstürzen wollte. »Er hat sich von diesem Schurken, dem Jingle, bestechen lassen, damit er mir eine falsche Witterung beibringen und mir eine Geschichte von meiner Schwester und ihrem Freunde Tubman einen blauen Dunst vormache.« Hier sank Herr Tubman auf seinen Stuhl zurück. »Lassen Sie mich, ich muss ihm zu Leibe.« »Ach, halten Sie ihn ja fest«, kreischten die Frauenzimmer, aus deren Geschrei man das Heulen des fetten Jungen deutlich heraushören konnte. »Weg da«, rief der alte Mann, »zurück mit Ihren Händen, Herr Winkle. Lassen Sie mich los, Herr Pickwick.« Es war erbaulich, in diesem Augenblicke des Tumults und der Verwirrung den ruhigen und philosophischen Ausdruck in Herrn Pickwicks Gesicht zu betrachten, der, allerdings etwas gerötet von der Kraftanstrengung, die weite Taille seines korpulenten Wirtes mit starken Armen umschlingend dastand und so einen tätlichen Ausbruch von dessen leidenschaftlichem Zorne verhütete, während der fette Junge von sämtlichen Damen zur Tür hinausgeschoben und gezerrt wurde. Er hatte indes kaum losgelassen, als der Bediente mit der Meldung hereintrat, dass das Gig bereit wäre. »Lassen Sie ihn nicht allein fort«, riefen die Frauenzimmer, »es gibt ein Unglück.« »Ich will ihn begleiten«, sagte Herr Pickwick. »Sie sind ein wackerer Freund, Pickwick«, sagte Herr Wardle, seine Hand ergreifend. »Emma, gib Herrn Pickwick einen Schal um den Hals, rasch. Seht nach eurer Großmutter, Mädchen, sie ist ohnmächtig geworden. So kommen Sie. Sind Sie fertig?« Da Herr Pickwick inzwischen Mund und Kinn hastig in einen großen Schal gehüllt, den Hut auf seinen Kopf gepflanzt und den Überrock über den Arm geworfen hatte, so antwortete er mit »Ja«. Sie sprangen in das Gig. »Lass dem Pferd den Zügel, Tom«, sagte Herr Wardle, und fort ging's über die schmalen Feldwege weg, holter, balter, über die Wagenleise und an den Gehägen vorbei, das alle Augenblicke zu befürchten stand, das leichte Fuhrwerk möchte in Stücke fliegen. »Haben Sie einen starken Vorsprung?« rief Herr Wardle, als das Gig vor dem blauen Löwen anlangte, um den sich, so spät es war, ein kleines Häufchen Neugieriger versammelt hatte. »Nicht über 3/4 Stunden«, lautete die vielstimmige Antwort. »Schnell einen Wagen mit Vieren, heraus damit, man kann das Gig nachher ausspannen.« »Nun, Jungen«, rief der Wirt, »eine Chaise und 4 Pferde. Hurtig, zeigt ein bisschen Leben.« Die Stallknechte und Jungen eilten hinweg, Laternen bewegten sich hin und her, Pferdehufe klapperten auf dem unebenen Hofpflaster, die Chaise rumpelte aus dem Kutschenschuppen heraus und alles war voll Leben und Bewegung. »Nun, wird's noch diese Nacht«, rief Wardle ungeduldig. »Kommt eben in den Hof, Sir«, versetzte ein Stallknecht. Und der Wagen kam, die Pferde wurden eingespannt, die Postillons sprangen herzu, die Reisenden stiegen ein. »Wohlgemerkt, die 7-Meilen-Station muss in weniger als einer halben Stunde gemacht sein«, rief Herr Wardle. »Fort!« Die Jungen brauchten Peitsche und Sporen, die Kellner schrien, die Stallknechte fluchten und dahin flog der Wagen in wütender Eile. »Eigentümliche Lage«, dachte Herr Pickwick, als er einen Augenblick Zeit zum Überlegen gewann. »Eigentümliche Lage für den Präsidenten des Pickwick-Clubs. Dumpfe Chaise, fremde Pferde, 15 Meilen in einer Stunde und nachts 12 Uhr. Die ersten 3 oder 4 Meilen verlautete kein Wort unter den beiden Herren, da jeder zu viel mit seinen eigenen Gedanken zu schaffen hatte, um an den anderen eine Bemerkung zu richten. Aber jetzt, da die warm gewordenen Pferde einmal im Zuge waren, wurde auch Pickwick durch die Raschheit der Bewegung aufgeschüttert, und er vermochte nicht länger ganz stumm da zu sitzen. »Ich denke, wir werden sie sicher einholen«, begann er. »Ich hoffe so«, versetzte sein Gefährte. Eine schöne Nacht, sagte Herr Pickwick nach dem klaren Monde aufblickend. »Umso schlimmer«, entgegnete Wardle, »denn Sie haben für Ihren Vorsprung den Vorteil des Mondlichts, der uns gebricht, da der Mond keine Stunde mehr am Himmel stehen wird.« »In der Dunkelheit wird's freilich nicht mit der gleichen Geschwindigkeit fortgehen können, oder?« fragte Herr Pickwick. »Gewiss nicht«, versetzte Herr Wardle trocken. Herrn Pickwicks jeweilige Aufregung begann sich ein wenig zu mäßigen, als er über die Unbequemlichkeiten und Gefahren einer Reise nachdachte, auf die er sich so unüberlegt eingelassen hatte. Endlich wurde er jedoch durch das laute Rufen des Postillons auf dem Leitgaule aus seinen Betrachtungen geweckt. »Oha! Oha!« rief der erste Postillon. »Oha, oha«, wiederholte der zweite. »Oha, oha«, stimmte der alte Wardle lustig mit ein, indem er den Kopf und den halben Körper zum Kutschenfenster hinausstreckte. »Oha, oha«, schrie Herr Pickwick am kräftigsten von allen, obgleich er durchaus nicht wusste, warum. Und während dieses vierfachen »Ohas« machte der Wagen Halt. »Was gibt's?« fragte Herr Pickwick. »Wir sind an einem Schlagbaum und werden hier etwas von den Flüchtigen hören«, versetzte der alte Wardle. Nach Verfluss von 5 Minuten, die unter Klopfen und Schreien verbracht wurden, trat ein alter Mann nur im Hemde und den Beinkleidern aus dem Schlagbaumhäuschen und schob die Barre zurück. »Wie lange ist es seit eine Postkutsche hier passierte?« fragte Herr Wardle. »Wie lange?« »Ja, wie lange?« »Kann's nicht genau sagen. Gar lange wird's nicht sein, aber auch nicht gar kurz. Just so zwischendrin, denke ich.« »Es kam aber doch wirklich eine Chaise vorbei?« »Oh ja, eine Chaise ist vorbeigekommen.« »Aber seit wie lange, mein Freund?« mischte sich Herr Pickwick ein. »Vor einer Stunde vielleicht?« »So was mag's gewesen sein«, versetzte der Mann. »Oder 2 Stunden?« fragte der Postillon des hintern Zugs. »Kann auch 2 Stunden sein«, entgegnete der alte Mann zweifelhaft. »Fort, Jungen«, rief Herr Wardle ärgerlich, »haltet euch nicht mit dem alten Dummkopf auf.« »Dummkopf«, rief der alte Mann mit einem Grinsen, indem er den Balken halb vorschob und in die Mitte des Weges trat, um der Chaise nachzusehen, die sich mit der zunehmenden Entfernung rasch den Blicken verkleinerte. »Lange kein solcher als der da drinnen. Verliert er da seine 10 Minuten und geht so klug fort, als er hergekommen ist. Wenn jeder Schlagbaumwärter seine Guinee nur halb so gut verdient als ich, so wirst du die andere Chaise vor Michaelis nicht einholen, alter Fettbauch.« Mit einem weiteren Grinsen schloss der Mann den Schlagbaum vollends, trat in sein Haus und schob den Riegel hinter sich zu. Inzwischen ging die Chaise stets mit gleicher Geschwindigkeit weiter, bis sie am Ende der Station anlangte. Der Mond ging, wie Herr Wardle richtig bemerkt hatte, zeitig unter, und große Ballen schwarzer Wolken, die schon seit einiger Zeit den Himmel umzogen, sammelten sich bald zu einer einzigen dunklen Masse. Große Regentropfen, welche hin und wieder an die Wagenfenster schlugen, schienen den Reisenden das rasche Annähern einer stürmischen Nacht zu verkündigen. Der Wind, der ihnen gerade entgegenblies, fegte in furchtbaren Stößen die schmale Straße daher und heulte greulich in den die Chaussee begrenzenden Bäumen. Herr Pickwick wickelte sich tiefer in seinen Überrock, rückte sich behaglich in eine Ecke des Wagens und verfiel in ein gesundes Schläfchen, aus dem er erst wieder erwachte, als die Chaise Halt machte und der Ton der Stallknechtsklingel neben dem lauten Ruf »Rasch, Pferde vor!« erscholl. Aber hier gab es wieder eine Zögerung. Die Postjungen lagen in einem so geheimnisvoll tiefen Schlafe, dass man bei jedem 5 Minuten brauchte, um ihn zu wecken. Der Stallknecht hatte den Stallschlüssel verlegt, und selbst als dieser gefunden war, verwechselten die Postillons die Pferdegeschirre, so dass das Geschäft der Zurichtung wieder aufs Neue begonnen werden musste. Wäre Herr Pickwick allein gewesen, so würden diese vielen Hindernisse der Fortsetzung der Fahrt auf einmal ein Ziel gesteckt haben. Aber der alte Herr Wardle war nicht so leicht zu entmutigen. Er ging bei allem so rührig an die Hand, knuffte hin und wieder einen der Bursche, zog da eine Schnalle an und legte dort eine Kette ein, so dass der Wagen in weit kürzerer Zeit, als sich unter so vielen Schwierigkeiten erwarten ließ, zum Abfahren bereit stand. Sie nahmen die Reise, allerdings nicht unter besonders günstigen Umständen, wieder auf. Die Station war 15 Meilen lang, die Nacht finster, der Sturm heftig und der Regen schüttelte in Strömen. Es war unmöglich, unter solchen Verhältnissen rasch vorwärts zu kommen. 1 Uhr hatte es bereits geschlagen, und man brauchte fast 2 Stunden, um die andere Station zu erreichen. Hier trafen sie jedoch auf einen Umstand, der alle ihre Hoffnungen wieder aufleben machte und ihren sinkenden Mut hob. »Wann ist diese Chaise angekommen?« rief der alte Wardle aus seinem eigenen Wagen springend und auf ein Fuhrwerk deutend, das mit Kot bedeckt in dem Hofe stand. »Vor nicht ganz einer Viertelstunde, Sir«, versetzte der Stallknecht, an den diese Frage gerichtet war. »Ein Herr und eine Dame?« fragte Wardle mit fast atemloser Hast. »Ja, Sir.« »Der Herr groß, dünn, lange Beine?« »Ja, Sir.« »Dame, ältlich, schmales Gesicht, etwas mager, wie?« »Ja, Sir.« »Beim Himmel, Sie sind's, Pickwick«, rief der alte Herr. »Sie wären schon früher angelangt, wenn Ihnen nicht ein Zugstrang zerrissen wäre«, sagte der Stallknecht. »Sie sind's«, rief Herr Wardle, »beim Jupiter, Sie sind's, geschwind, eine Chaise und 4 Pferde, wir holen Sie ein, noch ehe Sie die nächste Station erreichen, jedem eine Guinee, Jungen, rührt euch, tapfer, sau, gute Bursche.« Unter solchen Ermunterungen rannte der alte Herr geschäftig im Hofe hin und her, wobei er sich in einer Aufregung befand, die sich sogar Herrn Pickwick mitteilte, so dass dieser Gentleman gleichfalls an dem Einschirren der Pferde mithalf und auf eine ganz verwundersame Weise nach den Rossen und den Rädern sah, fest überzeugt, durch seine Mitwirkung die Vorbereitungen zum schleunigsten Aufbruch wesentlich zu fördern. »Hinein, hinein«, rief der alte Wardle, indem er in den Wagen stieg, den Tritt nachzog und den Schlag schloss. »Kommen Sie, beeilen Sie sich!« Und noch ehe Herr Pickwick wusste, wie er daran war, fühlte er sich durch einen tüchtigen Ruck von Seite des alten Herrn und durch einen Nachschub des Stallknechts durch den anderen Schlag in den Wagen gehoben. Dann ging es wieder weiter. »So, jetzt sind wir wieder in Bewegung«, rief der alte Herr frohlockend. Das war auch in der Tat der Fall, wie Herr Pickwick aus den häufigen Karambolagen mit der Kutschenwand und seinem Nachbar am besten empfand. »Greifen Sie nach dem Halter«, sagte Herr Wardle, als ihm Herrn Pickwicks Kopf gegen die Rippen fuhr. »Ich bin in meinem Leben nie so gerüttelt worden«, entgegnete Herr Pickwick. »Macht nichts«, versetzte sein Gefährte, »wird bald vorüber sein. Fassen Sie nur festen Posten.« Herr Pickwick drückte sich so fest er konnte in seine Ecke, und der Wagen rollte schneller als je dahin. Sie hatten in dieser Weise ungefähr 3 Meilen zurückgelegt, als Herr Wardle, der auf ein paar Minuten durch den Schlag hinausgesehen, plötzlich den von Kot bespritzten Kopf zurückzog und in atemloser Hast ausrief, »Dort sind Sie!« Herr Pickwick steckte den Kopf gleichfalls durch das Fenster. »Ja, es war eine Chaise mit 4 Pferden, die in vollem Galopp in kurzer Entfernung vor ihnen dahinsprengten.« »Vorwärts, vorwärts«, schrie der alte Herr, »zwei Guineen für jeden Jungen, holt sie ein, drauf, drauf!« Die Pferde der ersten Chaise jagten sich in der höchsten Eile ab, und Herrn Wardles jagten wütend hintendrein. »Ich sehe seinen Kopf«, rief der cholerische alte Herr, »ich will verdammt sein, wenn ich nicht seinen Kopf sehe.« »Ich gleichfalls«, sagte Herr Pickwick, »er ist's.« Herr Pickwick hatte sich nicht geirrt. Herrn Jingles Gesicht über und über mit Straßenkot bespritzt war deutlich an dem Fenster der Chaise zu erkennen, und die ungestümen Bewegungen seines Armes gegen die Postillons bezeichneten, dass er sie antrieb, ihr Äußerstes zu tun. Die Spannung war aufs Höchste gesteigert. Felder, Bäume und Hecken schienen mit der Schnelligkeit des Windes an ihnen vorbeizufliegen, so jagten die Rosse dahin. Sie waren hart an der ersten Chaise und konnten Jingles Stimme selbst unter dem Rädergerassel die Postillone antreiben hören. Der alte Wardle schäumte vor Zaun und Wut. Er warf ihm die Schurken und Spitzbuben zu Dutzenden nach und schüttelte die Faust nachdrücklich gegen den Gegenstand seiner Entrüstung. Aber Herr Jingle antwortete nur mit einem verächtlichen Lächeln und erwiderte die Drohungen des alten Herrn durch ein lautes Frohlocken, als seine Pferde unter Beihilfe der Peitsche und des Sporns rascher anzogen und die Verfolger weit hinter sich ließen. Herr Pickwick hatte eben seinen Kopf zurückgezogen und Herr Wardle, von seinem Schreien erschöpft, das Gleiche getan, als sie durch einen furchtbaren Stoß des Wagens gegen die Vorderseite geschleudert wurden. Ein dumpfer Ton, ein lautes Krachen, ein Rad flog ab und die Chaise schlug um. Nach einigen Augenblicken der Verwirrung und Bestürzung, in denen sich nichts als das Ausschlagen der Pferde und das Klirren der Glasscheiben vernehmen ließ, fühlte sich Herr Pickwick gewaltsam aus dem zertrümmerten Wagen hervorgezogen, und als er endlich auf seinen Beinen stand und sich aus den Schößen seines Überrocks herauswickelte, welche den Gebrauch seiner Brille wesentlich beeinträchtigten, gewahrte er den ganzen Umfang des Unheils, das ihnen zugestoßen war. Der alte Herr Wardle stand ihm ohne Hut und mit mehrfach zerrissenen Kleidern zur Seite, und die Bruchstücke des Wagens lagen zu ihren Füßen. Die Postillone, denen es gelungen war, die Stränge abzuschneiden, befanden sich beschmutzt und von dem scharfen Ritte erschöpft bei ihren Pferden. Die andere Chaise hatte einen Vorsprung von ungefähr 100 Schritten und machte Halt, als man dort das Krachen vernahm. Die Postillone blickten aus ihren Sätteln mit grinsenden Gesichtern zurück, und Herr Jingle, der das Unglück aus dem Kutschenfenster mit angesehen hatte, zeigte gleichfalls eine nicht unzufriedene Miene. Der Tag brach eben an, so dass sich die ganze Szene im Dämmerlichte des Morgens deutlich unterscheiden ließ. »Holla«, rief der schamlose Jingle, »jemand beschädigt? Ältliche Herren, nicht leicht, gefährliche Arbeit, wahrhaftig.« »Sie sind ein Schurke«, brüllte Wardle. »Haha«, lachte Herr Jingle. Dann fügte er mit einem bedeutsamen Winke und einer Bewegung seines Daumens gegen das Innere seiner Kutsche bei. »Ich sage, sie ist ganz wohl. Ihr Kompliment bittet. Sie möchten sich ihretwegen nicht bemühen. Lässt Tappi grüßen. Wollen Sie nicht hinten aufsitzen? Vorwärts, Jungen!« Die Postillons nahmen wieder ihre frühere Haltung ein, und die Chaise rasselte weiter, während Herr Jingle höhnend sein Schnupftuch zum Fenster herausflattern ließ. Nichts von dem ganzen Abenteuer, nicht einmal der Umsturz des Wagens, war imstande gewesen, Herrn Pickwicks Gemütsruhe zu trüben. Aber die Bosheit dieses Menschen, der zuerst von seinem treuen Begleiter Geld borgte und dann dessen Namen schmählicherweise zu Tappi abkürzte, war mehr, als er ertragen konnte. Er holte tiefen Atem, wurde rot bis an seine Brillenstäbe und sagte langsam und nachdrücklich: »Wenn ich je wieder mit diesem Menschen zusammentreffe, so will ich...« Ja, ja, unterbrach ihn Herr Wardle. Das ist alles ganz recht, aber während wir hier stehen und schwatzen, verschafft er sich eine Heiratslizenz und lässt sich in London trauen. Herr Pickwick hielt inne und stöpselte die Flasche, die sich eben in Rachegedanken ergießen wollte, wieder zu. »Wie weit ist bis zur nächsten Station?« fragte Herr Wardle einen der Postillons. »Sechs Meilen, gell, schon etwas drüber. Etwas über 6 Meilen, Sir. Da ist nichts anders zu machen, als zu Fuß hinzugehen, Pickwick«, sagte Herr Wardle. »Freilich, es gibt keinen anderen Ausweg«, versetzte dieser wahrhaft große Mann. Sie sandten nun einen der Postjungen zu Pferde voraus, um einen neuen Wagen samt Pferden zu bestellen, und ließen den anderen bei der zerbrochenen Chaise zurück, während sie selbst sich mannhaft in Bewegung setzten, nachdem sie zuvor den Hals durch ihre Tücher verwahrt und ihre Hüte niedergekrempt hatten, um sich so viel möglich gegen den Regen zu schützen, der jetzt nach einem kurzen Nachlassen sich wieder in Strömen zu ergießen begann. Ende von Abschnitt 10, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 7. März 2025.